Zweites Kapitel: Dynamischer oder statischer Charakter der Evangelienmasse. Wir wenden uns jetzt dem eigentlichen Thema dieses Teils, der Fälschung der Geschichte des Urchristentums, zu. Im Folgenden geht es nicht mehr um angeblich Ursprüngliches. Wir richten unser Augenmerk fortan auch nicht mehr so sehr auf dieses oder jenes Evangelium, sondern wir betrachten nunmehr die Evangelienmasse als Ganzes. Unser Problem lautet: Tragen die Evangelien dynamischen oder statischen Charakter? Sind diese neutestamentlichen Schriften zeitlich nacheinander und räumlich getrennt voneinander entstanden? Oder stellen sie das gleichzeitige Gemeinschaftserzeugnis einer planmäßigen großen Aktion dar? So heiß im Kreise der Vertreter der Geschichtlichkeit Jesu auch heute noch um die Lösung der Frage gestritten wird, welches Evangelium zuerst niedergeschrieben wurde, so herrscht doch auf der ganzen orthodox-liberalen Linie volle Einigkeit über die selbstverständliche Tatsache, dass die Evangelien zeitlich nacheinander an verschiedenen Orten durch verschiedene Verfasser entstanden seien. Sehr selten ist auch bezweifelt worden, dass der Autor des vierten Evangeliums sein Werk als letzter Evangelist begonnen habe. Auch die alten Kirchenschriftsteller zweifelten nicht daran, dass die Evangelien sukzessive entstanden seien, ja, sie waren um die richtige Reihenfolge nicht verlegen. Nach Irenäus, angeblich um 177 Bischof zu Lyon, schrieb zuerst der Evangelist Matthäus, und zwar zu der Zeit, da Petrus und Paulus sich zusammen in Rom aufhielten, also um 61 bis 66 nach Christus. Wir lassen also aus Voraussetzung vorläufig gelten, Petrus und Paulus seien, wie Jesus, geschichtliche Personen. Nach dem Tode der beiden Apostel, angeblich um 64 bis 67, seien dann entstanden das Evangelium des Markus in enger Beziehung zu den Vorträgen des Petrus und das Lukas-Evangelium in Anlehnung an die Paulus-Predigt. Fatal ist bei dieser Meldung des Irenäus, dass eine gemeinsame Wirksamkeit beider Hauptapostel zu Rom mit dem Römerbriefe nicht zu vereinbaren ist, das heißt also keinen Stützpunkt für eine Datierung bieten kann. Der gute Irenäus muss entweder eine Gedankenlosigkeit begangen oder aber seine Datierung des Markus-Evangeliums erfunden haben. Eusebius, angeblich um 260, 270 lebend, weiß es denn auch besser. Er verlegt die Entstehung des Matthäus-Evangeliums in die 40er Jahre. Die modernen Forscher gehen, wie gesagt, mit den alten in der grundsätzlichen Annahme einer sukzessive erfolgten Niederschrift der Evangelien seitens verschiedener urchristlicher Verfasser einig, nur in der Frage, wann denn nun die einzelnen Schriften zeitlich anzusetzen seien, wird eine grässliche Verwirrung der Meinungen offenbar. Dafür einige Beispiele. Erstens, wann die Evangelien entstanden sein sollen. Als Abfassungszeit des Markus-Evangeliums wurde bisher angegeben in den 50er Jahren, etwa um die Mitte der 60er Jahre, kurz vor 70, etwa um das Jahr 70, bald nach 70, im Jahrzehnt nach 70, nach dem Jahre 80. Eine reichhaltige Kollektion. Wrede bemerkt zu solchem Wirrwarr unverblümt: Forscher von wesentlich gleichen Voraussetzungen urteilen bald so, bald so. Die Datierungsansätze sowohl für das Matthäusevangelium als auch für das Lukasevangelium schwanken zwischen den Jahren 60 und 100. Vereinzelt geht man sogar noch über diesen Zeitpunkt hinaus. Das Evangelium des Johannes, früher in die Zeit um 120 bis 130 versetzt, wird jetzt aufgrund eines alten Papyrusfragments, das Bruchstück eines Kodex des Johannesevangeliums, bis etwa zur Jahrhundertwende herabgedrückt. Nebenbei nehmen wir mit Interesse zur Kenntnis, dass aber auch die Alten nicht durchgehend der Ansicht des Irenäus waren, wonach das vierte Evangelium als letztes um 75 bis 95 zur Ergänzung der drei anderen Evangelien geschrieben sei. Denn das sogenannte muratorische Fragment, ein in Mailand aufgefundenes Verzeichnis neutestamentlicher Kanonschriften, das vielleicht sogar von einem Zeitgenossen des Irenäus aufgesetzt ist, verrät uns die erstaunliche Kunde, das Evangelium des Johannes sei vor den drei anderen Evangelien geschrieben worden. Indem wir dies untergeordnete Problem der zeitlichen Ansetzung der einzelnen Evangelien auf sich beruhen lassen, konzentrieren wir von jetzt an alle Aufmerksamkeit auf das Hauptproblem. Es lautet: Besteht die axiomatische Voraussetzung der sukzessiven Entstehung der Evangelien zu Recht? Die außerordentliche Bedeutung dieser Frage wird erst dann recht sichtbar, wenn man bedenkt, dass auch die radikalen Bestreiter der Geschichtlichkeit Jesu, von Bruno Bauer bis Arthur Drews, immer noch grundsätzlich an dem ererbten Schema eines zeitlichen Abfolgeverhältnisses der vier Evangelien nebst der Apostelgeschichte festgehalten haben. Nach Ansicht dieser Forscher soll etwa um die Mitte des 2. Jahrhunderts ein christlicher Urdichter mit einer Markus-ähnlichen Grundschrift die Grundmasse der historischen Christuslegende geschaffen haben, auf der dann von anderen Dichtern jener mythensüchtigen Zeit des 2. Jahrhunderts sukzessiv die vier Evangelienbauwerke in ihrer kanonischen Form errichtet worden seien. Von diesen Kritikern wird also die prinzipiell zugestandene allmähliche Entstehung der Evangelien lediglich um ein Jahrhundert vom 1. bis 2. Jahrhundert hinaufgerückt. Wir müssen in diesem Zusammenhange daran erinnern, dass wir bereits in Teil 1 solche frühzeitige Ansetzung des Historisierungsprozesses der Christuslegende bzw. die so frühe zeitliche Entstehung bzw. Erdichtung der Evangelien als verfehlt abgelehnt haben, weil sie an der harten psychologischen Wirklichkeit jener Zeit scheitern muss. Die Erdichtung des geschichtlichen Jesusromanes, das heißt, die Entstehung des Christentums muss sehr viel später erfolgt sein. Unser Hauptproblem kann einen aufmerksamen Leser meiner bisherigen Schriften nicht mehr überraschen. Dass ein Universalgeist, eine Fälschergenossenschaft, die gesamte Evangelienmasse, also alle vier Evangelien, konzipiert hat, dass alle Evangelien also einen gemeinsamen Ursprung haben, wird sich dem Leser mit der Zeit aus den bisherigen Generalresultaten selbst schon als folgerichtige Erkenntnis auskristallisiert haben. Diese Erkenntnis zu bestärken, soll die Aufgabe der folgenden Untersuchungen sein.